Zeit im Grund ist das Konzert für zwei Klarinetten und Streicher von Nikolaus Brass überschrieben. Wir hören es in einer Aufnahme vom Januar 2010 mit dem Klarinettenduo Beate Zemlinski und David Smyers zusammen mit dem Münchner Kammerorchester, dirigiert von Alexander Liebreich. Thank you. Nikolaus Brass komponierte dieses Konzert für zwei Klarinetten und Streicher mit dem Titel Zeit im Grund. Wir hörten es in einer Aufnahme vom Januar 2010 mit dem Klarinettenduo Beate Zenlinski und David Smyers zusammen mit dem Münchner Kammerorchester, dirigiert von Alexander Liebreich. Die kommenden knapp 54 Minuten hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 sind reserviert für die Solo-Violinsonate von Klaus K. Hübler. Der Mitschnitt entstand im Oktober 2005 in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. Es spielt David Elberman. Thank you. Der Geiger David Alberman spielte die Sonate für Violine von Klaus K. Hübler, ein Mitschnitt vom Oktober 2005. Rochus Gebhardt ist unser nächster Komponist. Wir hören seine 5 Grotesken für Klavier, gespielt von Su Yun Byun. Thank you. Soo Yun-byun mit den 5 Grotesken für Klavier von Rochus Gebhardt, von dem auch noch unsere kleine Zugabe stammt. Ein Stück für Kinderchor und Instrumentalgruppe Ihr kleinen Vögelein. Der Kinderchor der Landesschule für Blinde München und eine Instrumentalgruppe unter Alfons Forstpointner. Nach einem Volkslied, komponiert von Rochus Gebhardt, Ihr kleinen Vögelein für Kinderchor und Instrumentalgruppe.